Telekom, Fernsprechkabine, Strandpromenade, Kölpinsee an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört hier eine Halterung die war vorgesehen für Telefonbücher, die ist auch noch fast erhalten. Der einzige Nachteil von dieser Telefonbuchhalterung ist, dass eben die Telefonbücher entfernt wurden. Ansonsten gehört zur Ausrüstung der unmittelbaren Umgebung ein kleiner Schuppenkomplex eines Fischers, der hier in dem Hof verschiedene kleine Handwagen abgestellt hat und eben jede Menge bunte, genormte Behälter zur Aufbewahrung von frisch gefangenem Fisch. Ansonsten hier links neben dem Fernsprecher befindet sich ein ehemaliges Segelboot, das hier quasi aufgedockt ist und zur Gartenzierde einer Strandkneipe gehört. Ansonsten hier in Kölpinsee, Strandpromenade, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi!